Ding. Club Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend, hier ist das Club Ding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Don't sleep to this one. Album Music heute bei uns eine Stunde lang an den Plattentellern. Und wir starten gleich rein mit Gen 1 Nemnom. Fast schon ein bisschen balladig, ist aber sehr geil geworden. Schöne Soundlandschaften am 16. September rausgekommen. Und jetzt der erste Track ist Thomas Bayer mit Liquid Symphony. Das Steckenpferd des deutschen DJs ist hauptsächlich das Produzieren von Beats. Er ist also nicht nur DJ, sondern auch noch Producer. Und das hört man wirklich an den prägnanten Strukturen. Wirklich so richtig geil auf den Punkt. 15. September ist das Ding rausgekommen und gibt's jetzt für euch im Club Ding. unser Ding. Club Ding. Unser Ding. Unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. schickes Ding. Collateral. Raphael Marder, ebenfalls ganz neu. 16. September ist das Ding bei Ritter Butzke rausgekommen. Neue EP mit dem Namen Rotten und hat echt Spaß gemacht. Wir sind mittendrin im Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Jetzt mit Third Person und Auroral. Da bin ich ganz großer Fan von diesem Ding. Eine absolut eingängige Melodie, schöner Beat, besinnliche Breaks. Hier stimmt wirklich alles. Also absolut good job, lieben wir. Und Mad Guy, Set My Mind Free im Extended Mix direkt danach für euch. Unser Ding. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Ihr hört das Clubding mit Virak und TCKS. Siento Libre, schöner, solider, warmer 7-Minuten-Track mit einem spirituellen Vibe. Zeit genug hatten sie ja, Eindruck zu hinterlassen. Jetzt. Siento Libre heißt übersetzt so viel wie ich fühle mich frei. Sehr schön auf Junior Jacks Label Adesso Music. Im Clubding läuft jetzt für euch Cook Strummer vor Berlin. Die nächsten drei Tracks sind von ein und demselben Compilation-Stückchen. Der Cook Strummer Berlin Gets Physical ist die letzte Compilation dieser Art, erschien vor 3 Jahren in Kooperation mit Reno Wurzbacher. Der selbst ist in Belgien aufgewachsen und lebt mittlerweile in Berlin. Alle Tracks sind von unterschiedlichen Artists und haben ihren sehr eigenen Sound. Das Album wird in 2 Versionen als Vinyl erscheinen. Die eine ist für den Verkauf bestimmt, die andere Edition wird es nur mal erstmal so geben. Also geiles Ding jetzt für euch im Radio. Clubding. Clubding. Die heißesten elektronischen Tracks. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Oh, man. Ding. Unser Ding. Club Ding. Live Mix. End of the World. Das Duo ist neu bei dem Label Syncofat und hat am 16. August ihre erste 2-Track-EP dort veröffentlicht. Der Track End of the World ist zwar so ein bisschen pessimistisch, ne, für uns alle, klingt dafür aber sehr optimistisch und so ein bisschen cinematisch. Also geiles Ding gewesen und davor habt ihr Meute mit Infinite gehört. Das ist ein Remix gewesen. Weitere Single-Auskopplung von dem Meute-Album Taumel, das am 18. November erscheint. Diesmal im Remix von Arthur. Haben sich übrigens auf dem Festival in Toulouse kennengelernt. Wie das so immer ist, man lernt sich immer auf irgendeinem Festival kennen und macht dann Musik. Apropos Musik machen, Ibo Music ist jetzt am Start. Man könnte den jungen Herrn aus Los Angeles so ein bisschen zu den Hidden Gems der EDM-Szene zählen. Der ist so ein TikTok-Kid, so hat er dann den Sprung in die Welt der Tanzmusik geschafft und mit seiner ersten Single Hypnosis direkt einen schönen Hit gelandet. Jetzt eine Stunde lang in the Mix im Clubding für euch. Unser Ding. Club Ding. DJ Mix. She went for me slowly. And she act like she know me. Now she act like she want me. And she like that rigotti. She went for me slowly. And she pushing up on me. And she act like she know me. And I'm playing along. Now she act like she want me. And she pushing up on me. And she like karaoke, so she's singing along. She got me in a hypnosis. She got me in a hypnosis. She got me in a hypnosis. She got me in a hypnosis.

I am the want more. Like she a baby and I ain't even on tour. Maybe cause she heard that I ran hardcore. Or maybe cause she heard that I buy out the store. Bottom of the night, then a nigga got a score. If not, I gotta move on to the next floor. Here comes the three to the two to the one. Homeboy tripping, he don't know I got a gun. Nigga come to pop and we push it for fun. You ain't got one, nigga, you better run. Now I'm in the back getting hit from a hun. When she going down, I'm bragging on what I done. She smoking my butt, saying she ain't having fun. Let's give it back, now you don't get none. Here comes the two to the three to the four. Bailalo así, bailo mané y te suelto, ya, este ritmo es para moverte, bailo mané y te suelto, baila lo que todos quieren verte, bailo mané y te suelto, ya, este ritmo es para moverte, bailo mané y te suelto, ya, al ritmo del boom, dale. me make that bet. body on fleek, you staring. We flow, we vibe, we damn it, I'm mesmerizing. We sweat and glow and move to the beat, drop, drop, you see. Fashionista outfit, VIP, I'm mesmerizing. I'm mesmerizing. I'm mesmerizing. Mesmerizing. Like us. Be like us. Like us. Wanna be like us, they like us. Be like us, they like us. That we wanna be like I us. I got my diamonds and my girls, and we take over the world. Make it dip, then make it swirl. Shake my booty, I got curves. I see you mesmerized when I move to the beat, drop, drop. secret safe with me.